Kapitel 3, Aufgabe 13a. Wie Produktnamen entstehen. Hören Sie ein Gespräch mit dem Namenserfinder Jürgen Zahn. Jürgen Zahn ist Namenserfinder von Beruf. Herr Zahn, woraus besteht eigentlich Ihre Arbeit? Also, wenn Unternehmen auf der Suche nach Namen für ihre Neuschöpfungen sind, beauftragen sie oft spezialisierte Namenserfinder wie mich. Dann laden sie mich zu einem Gespräch ein, beschreiben ihr Produkt und ich versuche, einen passenden Namen zu finden. Viele Unternehmen sind bereit, dafür Geld auszugeben, denn sie wissen, dass ein gelungener Name einen großen Unterschied machen kann. Was macht einen Namen erfolgreich? Die wichtigste Funktion eines Namens ist, das Produkt klar von ähnlichen Produkten der Konkurrenz zu unterscheiden. Es muss auffallen, damit die Kunden es bemerken und kaufen. Und das kann der Name bewirken? Klar, bei der Namenwahl kann man verschiedene Strategien verfolgen. Als Faustregel gilt jedoch Folgendes. Ein guter Name sollte nicht gleich alles verraten. Er muss überraschen, nur so bleibt er im Gedächtnis. Namen, die keine oder wenig Bedeutung haben, können dann erst mit Bedeutungen aufgeladen werden. Niemand fragt, warum heißt Audi eigentlich Audi? Sondern jeder weiß, das ist ein Auto. Ohne Hä-Effekt kann man also nicht auf Erfolg hoffen? Ja, genau. Der Überraschungseffekt macht das Produkt erst recht spannend. Gibt es Bereiche, in denen es besonders schwierig ist, einen solchen Effekt zu erzielen? Ja, im Lebensmittelbereich zum Beispiel. Da scheitern sehr viele Produkte an einer misslungenen Namenwahl. Was genau verstehen Sie unter einem misslungenen Namen? Namen, unter denen sofort jeder etwas versteht, benutzen sehr viele. Das ist aber meines Erachtens ein großer Fehler. Ein altbekanntes Wort weckt nämlich selten Interesse an einem brandneuen Produkt. Der Überraschungseffekt bleibt aus. Der Kunde hat den Eindruck, dass er das zigste Waschmittel oder den zigsten Joghurt in den Regalen sieht. Der Name überzeugt nicht, wird schnell vergessen und das Produkt kann sich nicht auf dem Markt durchsetzen. Man sieht in Deutschland immer mehr englische Werbesprüche. Was halten Sie von dieser Entwicklung? Viele Unternehmen wollen mit ihren Produkten auf den internationalen Markt. Dafür brauchen sie Namen, die jeder aussprechen und verstehen kann. Diese Tendenz hängt mit der Globalisierung zusammen und das finde ich ganz in Ordnung. Englische Werbesprüche oder Markennamen können aber von den Kunden missverstanden werden. Und das passiert ja öfter, als man denkt. Damit will ich nicht sagen, dass Englisch pauschal schlechter ist als Deutsch. Die englische Sprache, die für Weltoffenheit und Fortschritt steht, kann moderner und dynamischer wirken, aber eben auch verwirrend, albern oder unnötig kompliziert. Herr Zahn, ich danke Ihnen für das Gespräch.